Neuntens, wie würden Sie eigentlich Ihre damals wichtigsten politischen Gegner beschreiben und wie Ihr Verhältnis zu diesen? Da der Kampf gegen ein herrschendes System eine Unzahl von Gegnern auf den Plan ruft, könnte man allein über diesen Themenkomplex ein ganzes Buch schreiben. Ein wesentlicher Teil derer, die uns in Gegnerschaft gegenüberstehen, sind die Vertreter der Staatsmacht. Hier findet sich die gesamte Palette von stiller Sympathie, meistens bei untergeordneten Polizeibehörden, über pflichtgemäßes Einschreiten bis hin zum kaum verhohlenen Hass. Ich habe Polizisten erlebt, die uns wissen ließen, dass wir im Prinzip recht hätten, und am Tag X würden Sie, die Polizisten, nur die Koppelschlösser austauschen. Und andere, die mir unverblümt zu verstehen gaben, dass sie mit uns am liebsten noch ganz anders umspringen würden, wenn sie denn nur könnten, wie sie wollten. Ein weiterer wichtiger Komplex sind Presse und Medien, wobei man als Rechter bei den etablierten Medien nicht auf Sympathie hoffen kann, höchstens noch auf ein gewisses Maß an Fairness. Zu Zeiten von Michael Kühnen wurde ja deutlich wie nie zuvor und nie mehr später, wie sehr beide in Anführungsstrichen Partner auf den jeweils anderen angewiesen waren. Die Presse wusste, dass Kühnen immer wieder für eine Top-Story gut sein würde. Und Kühnen wusste, dass er seine gesamte Popularität den Medien zu verdanken hatte. So gab es hier eine Art Symbiose, bei der alle Beteiligten irgendwie auch Nutznießer waren. Die einzelnen Journalisten waren zwar allesamt ideologische Gegner, verhielten sich aber völlig unterschiedlich. Mit allen Tricks arbeiteten zum Beispiel deren Pöljau und Kommschröder, die damals für den Stern arbeiteten. Die brachten schon mal selbst Hakenkreuzfahnen und Armbinden mit und gaben dann reichlich Bier aus, damit die angetrunkenen Rechten dann entsprechend ausstaffiert für die Kamera posierten. So sollen sie es zumindest mit der Gruppe um SS-Sigi Borchert gemacht haben, der damals Chef der Dortmunder Borussenfront war. Kommschröder kam auch mal als Vertreter einer fiktiven Gruppe Odal Austria zu einer Veranstaltung, die wir gemeinsam mit der Wikingerjugend zum 40. Jahrestag des Kriegsendes durchführten. Als er sich erkannt glaubte, gab er Fersengeld, schrieb aber anschließend dennoch im Stern von einer Abschlussbesprechung, auf der ich vor den angetretenen Kameraden vermerkt hätte, es sei schade, dass es nicht richtig gekracht habe. Das war natürlich Blödsinn und einfach nur erfunden, wurde aber von rund 800.000 Menschen gelesen und geglaubt. Pölcher übrigens, der sich selbst als jüdisch versippt bezeichnete, beendete seine Telefonate mit mir schon mal mit der Floskel in alter Feindschaft, Herr Brehl. Ein völlig anderes Bild habe ich persönlich von Rainer Fromm bekommen. Der freie Journalist, der unter anderem für Frontal 21 arbeitet, gehört zwar sicher zu unseren überzeugtesten ideologischen Gegnern, aber er war menschlich immer sehr angenehm und hielt sich vor allem auch an Zusagen. Wenn zum Beispiel einzelne Kameraden aus Furcht vor beruflichen, familiären oder sonstigen gesellschaftlichen Folgen nicht im Fernsehen erscheinen wollten, nahm Fromm stets Rücksicht darauf. Vielleicht noch ein Wort zu den etablierten politischen Kräften, die uns natürlich immer bekämpften und niemals den Dialog mit uns suchten. Für sie waren wir stets die Unberührbaren, die Aussätzigen, die außerhalb der Gesellschaft stehenden Ewiggestrigen, eigentlich noch unterhalb von Schwerverbrechern angesiedelt. Denn mit Verbrechern konnte man sich durchaus vor laufender Kamera zeigen, notfalls auch mit linken Gewalttätern bis ins Umfeld der RAF hinein. Aber sich einem halbwegs redegewandten Rechten zu stellen, kam und kommt nicht in Frage. Bleibt die extreme und militante Linke, wobei das ja auch keine homogene Gruppe ist und sich auch dort viele gewaltbereite Dumpfbacken tummeln, die die Action suchen und sich Neonazis zum Feindbild gemacht haben. Umgekehrt gibt's das natürlich auch, keine Frage. Es ist leider noch nicht gelungen, auf breiter Basis einen Dialog mit der deutschen Linken zu führen. Das wird dort kategorisch abgelehnt. Gespräche gibt es höchstens immer mal wieder mit einzelnen Exponenten der Linken. Der bedeutendste war ohne jeden Zweifel Erich Fried, der als Jude, Kommunist und Emigrant das Gespräch mit Michael Kühnen suchte und anschließend ein höchst bemerkenswertes Resümee zog, auf das ich ja an anderer Stelle bereits hingewiesen habe. Zum Thema Querfront sagte Thomas Brehl in einem Interview mit dem Projektleiter des Fachbereiches Film, Theater und Medienwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt, Daniel Wolf, im Juni 2007. Der Querfrontbegriff ist nicht klar genug umrissen und unterliegt vielfältigen Interpretationen, so dass ich hier nur eine höchst subjektive Antwort geben kann. Natürlich begreifen wir uns als Teil einer Querfront, deren Aufgabe es ist, in den jetzigen nationalrevolutionären Kleingruppen des nationalen Widerstandes den Grundstein für die spätere Volksgemeinschaft zu legen. Dabei spielt es für uns keine Rolle, wo der einzelne Mitstreiter noch gestern stand. Jedem wird das Recht auf Irrtum zugebilligt. Wer uns von seiner subjektiven Ehrlichkeit überzeugt, ist uns als Kampfgefährte willkommen. Und das sind nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern ich weise in diesem Zusammenhang auf das Mitglied der Organisationsleitung und Chef der Berliner Bezirksleitung des KDS, Kampfgefährte Michael Koth, hin, der immerhin stellvertretender Vorsitzender der KBD Ost war. In der augenblicklichen Situation kann es bestenfalls gelingen, einige patriotische Linke auf unsere Seite zu ziehen. Für die Masse der Linken sind wir keine politische Option, sondern viel eher Hassobjekt. Schon mit uns zu reden, den Dialog zu suchen, wird vielfach abgelehnt, denn das könnte zu einer wachsenden Akzeptanz uns gegenüber führen, was die Linke unter allen Umständen vermeiden will. Eine Änderung könnte hier die zunehmende Erkenntnis mit sich bringen, dass letztlich der Erhalt der Völker und Nationalstaaten das schärfste Schwert gegen die Globalisierung und Ausbeutung unseres Planeten ist. Nur eine raumorientierte Volkswirtschaft verhindert die weltweite Verseuchung der Meere, die Verschmutzung der Flüsse und der Atemluft, die Plünderung des Bodens und den Ausverkauf der jeweiligen Infrastruktur an supranationale Konzerne. Wer sich mit seiner Heimat identifiziert, wird ihrer Vernichtung durch internationalistische Raubfinanz nicht tatenlos zusehen. Und weiter schreibt Breel in einem Brief an den Leiter des baskischen KDS, Kamerad Ingo Mehring. Die Querfront ist nichts anderes als die Vorwegnahme der später zu schaffenden Volksgemeinschaft, die ja auch alle Schichten, Stände und Interessensgruppen zum Wohle des Volkes vereinen soll. Wer sich vom Internationalismus verabschiedet hat und Patriot ist, dem werden wir doch die Tür nicht vor der Nase zuschlagen. Es handelt sich, wie im Falle von Michael Koth, um wertvolle Mitglieder der Volksgemeinschaft, bereit, mit uns gemeinsam den Kampf um Deutschlands Rettung und den Erhalt des Abendlandes zu führen. Gerade diejenigen, die einst den Ideen des internationalen Sozialismus anhingen und im Laufe der Jahre gemerkt haben, dass Sozialismus und Nation eine untrennbare Einheit bilden müssen, um zu funktionieren, sind heute gefestigte und bewährte Kämpfer, gerade aufgrund ihrer selbstgemachten Erfahrungen. Es wird nie eine Zusammenarbeit mit linken Chaoten, Anarchisten oder Internationalisten geben. Aber geläuterte Kommunisten sind herzlich willkommen, um mit uns zusammen für den Aufbau eines wahren Sozialismus in den Farben der Völker zu arbeiten und zu kämpfen. Viele in den Augen unbedarfter als Linke geltende Politiker, zum Beispiel Südamerikas, sind ja in Wahrheit nationale Sozialisten, auch ohne dass sie sich als solche bezeichnen. Das Links-Rechts-Denken muss aufhören. Die Trennlinie läuft nicht mehr zwischen links und rechts, sondern zwischen oben und unten, also zwischen dem Großkapital und den um ihre Freiheit ringenden Völker.